Ja, hallo ihr Lieben, hier ist nochmal Clara. Ihr hört Horaz auf der 88.6 oder im Internet unter horaz.de. Analogfotografie ist tot. Nein, das stimmt nicht ganz. Zwar hat die digitale Fotografie inzwischen die Oberhand gewonnen, ganz verschwunden sind die Kameras mit Filmen aber noch nicht. Denn eine ganz bestimmte Art der Analogfotografie erfreut sich auch heute, im Zeitalter des Web 2.0, großer Beliebtheit. Die Lomografie. Ich begrüße jetzt bei mir im Studio Johanna Zweiger, Austauschstudentin aus Österreich, die sich mit der Lomografie, kurz Lomo, intensiv beschäftigt hat. Hallo Johanna, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Morgen. Was versteht man denn genau unter Lomografie? Was ist das denn? Ja, also das ist wie gesagt eine bestimmte Art der Analogfotografie, die basiert auf absichtlicher Fehlentwicklung. Das kann man sich so vorstellen. Die Fotos haben lebhaftere Farben als normale Bilder. Es gibt oft bunte Farbtupfer und am Rand eine sogenannte Vignette. Das heißt, die Farben werden an den Rändern blasser. Und insgesamt erinnern sie etwas an die 1980er Jahre. Also man spricht halt von Retrofotos im Prinzip. Die Idee dahinter ist, dass man nicht denken, sondern einfach drauf losfotografieren soll, weshalb man eben seine Kamera eigentlich immer mitnehmen soll. Und dafür gibt es dann eigene Lomo-Kameras, die man meistens eben in Hüfthöhe hält und im Internet, also in diversen Online-Shops sowie eben in den Lomo-Shops der Lomografischen Gesellschaft erstehen kann. Die Lomografische Gesellschaft, was ist das? Ist das der Dachverband für Lomo? Fotografen? Ganz genau. Die Lomo-Fotografie, die gibt es ja schon seit Anfang der 1990er Jahre. Da haben einige Studenten in Wien diese Art der Fotografie für sich entdeckt und daraufhin eben diese Gesellschaft gegründet. Heute gibt es Lomo-Shops und Niederlassungen dieser Gesellschaft auf der ganzen Welt, unter anderem in Rio, in New York, Paris, Wien und natürlich auch hier in Deutschland, in Berlin. Ausgangspunkt für all das war eine russische Kamera namens Lomo Kompakt Automat, nennt man auch LCA. Und das ist eine Lomo-Kamera, die auch heute noch sehr, sehr beliebt ist. Okay, und wie funktioniert Lomografie technisch gesehen? Grundsätzlich sind die Kameras sehr, sehr einfach gebaut. Sie haben meistens 4, 8 oder 9 Linsen, die jeweils nur einen Teil des Gesamtbildes belichten. Und dadurch können eben Bewegungsabläufe und auch Mosaikeffekte abgebildet werden. Die Filmentwicklung an sich ist dann wieder gleich wie bei normalen Analogbildern. Also man braucht eben eine Dunkelkammer oder man wendet sich an das Fotolabor seines Vertrauens. Okay, und wenn ich jetzt selbst Lomo-Bilder machen will, was brauche ich dann dafür? Na, erstens natürlich einmal eine Lomo-Kamera. Da gibt es verschiedenste, zum Beispiel die Diana F Plus oder eine Fisheye-Kamera. Die hat dann eine 170-Grad-Linse, die quasi runde Bilder macht. Und diese Kameras bekommt man meistens um die 100 Euro, meistens sogar etwas weniger. Als nächstes muss man sich dann für einen Film entscheiden. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel 35 oder 120 mm, Farbe oder Schwarz-Weiß. Das ist dann das eigentlich Teure an der Lomografie, denn man muss ja die Bilder ausarbeiten lassen, anders als bei digitalen Bildern. Und da kann man dann schon rechnen, ja, 5 bis 15 Euro pro Film, es ist recht teuer. Ja. Schließlich braucht man natürlich noch gute Motive. Da sind dem Fotografen aber natürlich keine Grenzen gesetzt. Meistens fotografiert man eben mit der Lomo-Technik Motive aus dem Alltag. Zum Beispiel Straßenschilder, Passanten oder ja, einfach Blumen oder so irgendwas in der Street Richtung. Street Art. Ja, ganz genau. Gibt es auch professionelle Fotografen, die mit Lomo arbeiten? Na, eher weniger. Also Lomo ist im Prinzip Schnappschussfotografie. Die Bilder sind meistens sehr schräg, ungewohnt, vielleicht sogar verwackelt. Auf jeden Fall sehr bunt und meistens sind es also Privatpersonen, die Lomografie betreiben. Es gibt aber einige Beispiele dafür, dass prominente Bilder mit Lomo-Technik aufnehmen. So zum Beispiel Colin Firth. Der hat ja für seine Rolle im Western-Movie True Grit bei der Oscar-Verleihung Ende Februar den Academy Award für den besten Hauptdarsteller gewonnen. Und die Dreharbeiten für diesen Film, die hat er mit einer Lomo-Kamera festgehalten und auf seiner Homepage im Internet veröffentlicht. Inwiefern spürt die Lomografie das Zeitalter des Internet? Also was verändert das? Naja, es ist ja so, die Lomografie ist wie gesagt eine analoge Technik, ja. Es steckt aber eine sehr starke Online-Community hinter dem Ganzen. Und über die werden meistens eben Festivals, Ausstellungen und Wettbewerbe organisiert. Es ist recht typisch, lustigerweise, dass man eben seine neuesten Bilder twittert oder eben auf Facebook teilt. Und viele besorgen sich auch Tipps und Tricks und so weiter über das Internet. Und das eigentlich Lustige ist ja dran, dass die meisten Lomografen überhaupt übers Internet auf diese Art der Fotografie draufkommen, quasi erkennen, dass es gibt, eben über zum Beispiel eine Fanseite auf Facebook. Ja, also jetzt, wo du es erzählst, ich habe viele Freunde, die auch solche Bilder in ihren Alben drinstehen haben und jetzt erkenne ich es wieder. Ja. Wie erklärst du dir diesen Boom, der da momentan stattfindet? Na, erstens glaube ich, ist es momentan einfach cool, auf analoge Techniken zurückzugreifen oder auf dieses ganze Retro-Zeug, das es eben gibt. Ja. Wahrscheinlich eben deshalb, weil die Digitaltechnik quasi allgegenwärtig und nichts mehr Besonderes ist. Und zweitens schauen die Bilder natürlich komplett anders aus als gewöhnliche. Mhm. Also die Farbgebung ist eine ganz andere und eben gerade alltägliche Gegenstände und Motive schauen mit der Logo-Technik ja, wirklich ansprechend aus. Ja. Und das ist ja auch eine Art, dann wieder über die Bilder zu arbeiten und nicht irgendwie im Photoshop ganz stundenlang genau, ganz zu genau. arbeiten. Naja, das ja. ist ganz toll. Vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr interessant. Gerne. Wieder was gelernt. Für euch gibt es jetzt erstmal ein schönes Lied, nämlich Wonderwall von Oasis.